أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أبوي طلع لك الجن. Wir werden inshallah heute die Hadithe, die wir schon erklärt haben, die fünf Hadithe mit den Ayat, wir werden das Ganze wiederholen, bi'izni ta'ala. Und mit Wiederholung meine ich, dass wir auch ein paar Fragen stellen, ja, dass wir ein paar Fragen stellen, barakallahu fikum, damit man weiß, ob man richtig verstanden hat, was wir erklärt haben oder nicht. Natürlich, wenn ihr 10% davon verstanden habt, was wir erklärt haben, dann bin ich froh. Bei 5% bin ich halb froh. Bei 1% sage ich, naja, aber nicht, dass man gar nicht verstanden hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Taib. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, inshallah. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann wird übersetzt. Bab al-Ikhlasi wa ihdar al-Niyati fi jami' al-A'mal wal-Aqwal wal-Ahwal al-Barizati والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وفي آية أخرى قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل مداخلة فيها يعني. طيب. Aufrichtigkeit und gute Absicht nie in allen offenbaren und geheimen Taten und Äußerungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im Sinn gemäß übersetzt: Und es ist ihnen nicht anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen sollen, aufrichtig ihm, es ist ihnen nicht anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen müssen, aufrichtig ihm gegenüber in der Religion und rechtgläubig und das Gebet verrichten, die Zakat geben, und das ist die rechte Religion, die Sura 98. Ayf. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weder, im Sinn gemäß übersetzt, weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihn allein die Gottesfurcht, die ihr ihm entgegenbringt. Die Sura 22, die Ayah 37. Und spricht zu ihnen: Ob ihr verbergt, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln ist und was auf Erden, und Allah hat Macht über alle Dinge. Die Sura 3, die Ayah 29. Das sind die Ayat erstmal. Das heißt, unser Thema ist über Al-Ikhlas. Ma ma'na Al-Ikhlas? Was bedeutet Ikhlas? Ich habe nicht gesagt, wie übersetzt man Ikhlas. Die Übersetzung kenne ich. Was bedeutet das? Na. An taj'al hadha al-amr صافي خالص لله سبحانه وتعالى. وقلنا مثال على ذلك، من يعطينا مثال على الإخلاص؟ أيوة، الشعير من القمح. إخلاص بدوت الدستو ادفس غاين مخست غاين مخن، بس هيس إخلاص خلاص. Und es kommt, dass man, wenn man etwas tut oder wenn man eine Handlung vornimmt, etwas sagt, deine Absicht muss dabei für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Deine Absicht muss für Allah sein. Als Beispiel haben wir damals über Al-Ikhlas gesprochen. Haben wir gesagt, die Frau, die dem Gelehrten sagte, erkläre mir, was Ikhlas bedeutet. Er sagte ihr, wenn du Weizen hast, wenn du Weizen hast und Roggenkerne, was machst du, dass Weizen allein bleibt und das Roggenkerne allein bleiben? Da hat sie gesagt, natürlich, ich werde auswählen, was Roggen ist, beide Seiten tun und ich mache das gesondert und was Weizen ist, mache ich auch gesondert auf der Seite. Das ist Ikhlas. Das heißt, wenn du etwas tun willst, was ist deine Absicht? Ist deine Absicht, dass die Leute sagen, du bist gut, du bist super? Oder ist deine Absicht hier, Allah ist mit mir zufrieden. Ich mache das für ihn. Wenn die Leute auch mich dann loben, ist kein Problem. Wenn die Leute mich kritisieren, ist kein Problem. Meine Religion ist für Allah, nicht für die Leute. Das ist Ikhlas. Naam, طبيعي تصفية الشيء من الشوائب تمام لا شائبة. طب وبحثنا كان في النية. في النية ما معنى النية؟ Unser Thema war dann über An-Niyya. Über An-Niyya. Absicht. Was bedeutet Absicht? Nicht wie übersetzt man Absicht, ja? Was bedeutet Absicht? Wir werden das so machen jetzt, in den nächsten Unterrichten. Je fünf Hadithe, machen wir eine Gesamtwiederholung. Fünf Hadithe, Gesamtwiederholung. Fünf Hadithe, Gesamtwiederholung. Für die fünf Hadithe. Yani kul khamsa Hadith, نراجع الخمسة بحيث دائما نراجع. نعم. النية ما معناها؟ القصد صحيح. لا العقد غير شيء. النية القصد. القصد. وعرف أهل العلم إرادة متوجهة في القلب. في القلب. في القلب. النية. ماذا بدأت النية؟ übersetzen. aber was bedeutet das? sehr schön. aber dann sagt der Wille. Der Wille im Herzen, der Wille im Herzen, dass du etwas tust oder nicht tust. Und wo ist der Platz der Nähe? Das ist im Herzen. Deine Absicht ist in deinem Herzen. Deine Absicht ist in deinem Herzen. Und man darf die Nähe nicht aussprechen. Wenn man sagt, ich beabsichtige das und das, das ist keine richtige Handlung in der Religion. طيب. تكلمنا عن النية وقلنا هناك ثلاث مسائل في النية مهمة. من يذكرها؟ ما معنى استحضار النية في العبادة؟ نعم. النية فيها ثلاث: نية العبادة، ونية أن تكون لله، يعني نية أن تعبد الله ونية أن تكون هذه لله. والثالثة أنك تفعل ذلك امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. Es gibt drei Themen bezüglich an Nia, die sind wichtig bei einer Handlung. Wenn du eine Handlung begehst in der Religion, erstmal, du brauchst diese Absicht, dass das eine religiöse Handlung ist. Die Absicht, dass das für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Drittens, wenn du das praktizierst, du praktizierst nur deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das befohlen hat. Subhanahu wa ta'ala. Und da sollte man in allen Handlungen das haben. Ma huwa aks al-ikhlas? يعني إذا قلنا إنسان مو مخلص أو ما عنده إخلاص، ماذا يكون عنده؟ رياء. صحيح، الرياء. الرياء عكس الإخلاص. الإخلاص هو لله، الرياء يكون لغير الله، إنه تسمع الناس أو ترائي الناس. Was ist gegen was ist das Gegenwort Was ist das Gegenwort von Ikhlas, von Aufrichtigkeit? Augendienerei. Sehr schön. Das heißt, wenn du etwas für die Leute machst, damit sie mit dir zufrieden sind, dann machst du Augendienerei oder Angeberei. Aber ein Muslim muss dir eigentlich alles für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Al-Hadith al-Awwal. Wir kommen jetzt zum ersten Hadith. Das wird diese Ayat, die wir schon erklärt haben, die waren alle um Al-Ikhlas und An-Niyya. Und dann haben wir mit einem Hadith angefangen. Hadithu Umar, Ridwanullahi alayhi. Na, man yaqulna Hadith Umar. Tfadal. An Umar, mushkal, an Umar. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه مسلم بخاري. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Das erste Hadith, was wir erklärt haben, war von Umar, رضوان الله عليه. Ich hörte den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم sagen: Die Taten entsprechen den Absichten. Und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer die Auswanderung für Allah und für seinen Gesandten unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und für seinen Gesandten. Und wer die Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Das Hadith wurde bei Al-Bukhari und Muslim überliefert. Wie wichtig ist dieses Hadith? Ma hiya ahmiyat hadha al-Hadith? Ma hiya ahmiyat hadha al-Hadith? من يقولنا؟ نعم؟ Wie wichtig ist dieses Hadith? Ja? Thank you. Nochmal bitte, nochmal, ich habe nicht gehört. Weil hier besonders die Absicht hervorgehoben wird. Gott sagt, jeder Mensch wird nach einer Absicht gerichtet. Da können wir erkennen. Das Hadith erklärt über die Niyyah. Aber wie wichtig ist dieses Hadith? Woher haben wir diese Wichtigkeit dieses Hadithes? Ja, ich rede von Wichtigkeit. أهمية هذا الحديث أنه أساس الدين، أهميته أنه أساس الدين، لأن الدين يعتمد على حديثين: إنما الأعمال بالنيات و ها الله يهديكم يا دا الله يهديكم. تفضل يا طالب العلم. ما ليس الإخلاص. This is endlich. Hast du das؟ قال الشافعي: هذا الحديث يدخل ثلث العلم، وقال يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وقال الإمام أحمد: مدار العلم، مدار الدين على حديثين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وقال الحاكم: الإسلام يدور على 4 أحاديث، هذا الحديث وهذا، وحديث ابن مسعود، وحديث النعمان بن بشير: إن الله طيب، لا عفوا، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Die Wichtigkeit erstmal dieses Hadithes ist, dass dieses Hadith die Grundlage der Religion ist. Das ist eine Grundlage der Religion. Al-Imam Ahmed sagte, der Islam basiert auf 2 Hadithen. Dieses Hadith und Hadith von Aisha. Das wird, wer etwas tut, was nicht in unserem Auftrag ist, ist zurückzuweisen. Das wird nicht angenommen. Und jede Tat braucht eine Absicht. Jede gute Tat braucht eine Absicht. Deshalb, bei allen Taten der Religion, die gut sind, bei allen Worten, du brauchst deine Absicht. Das ist die Grundlage der Religion. Dieses Hadith hast du mit jedem. Deshalb sagte Abdurrahman ibn Mahdi, sagte, قال Abdurrahman ibn Mahdi, قال لو ألفت مؤلفا لجعلت هذا الحديث في أول باب. كل باب من الأبواب جعلت في هذا الحديث. Wenn ich ein Buch schreiben werde, dann werde ich am Anfang jedes Kapitels dieses Hadith nehmen. Warum? Weil das sozusagen, es gibt keine Tat ohne gute Absicht. Du musst die gute Absicht haben. لأنه لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. طيب، ما معنى الهجرة هنا؟ ما معنى الهجرة؟ أو ما معنى إنما الأعمال بالنيات أولا؟ ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ هذه الجملة شو معناتها؟ أن العمل أول شيء لازم النية. إيه. نعم. إذا كان النية وبعدين ثاني شيء تجي العمل، يعني العمل بدون نية ما حصل. كل عمل خالص لله. إيه. طيب، was bedeutet die Taten entsprechenden Absichten? Wer kann mir das erklären? Who can erklären? Who can يشرح؟ العمل بالنية. يا الله أكبر. واحد بيعمل شي حاجة إيه. كتاب والسنة. أوه ما شاء الله. انحلت الأمور. ليش عم نقرأ نحن؟ نعم. Das stimmt nicht. Es ist nicht richtig erklärt. Ja. يعني العمل مقبول أو صالح أو مثاب عليه بالنية. وقلنا أهل العلم لما يدرسوا هذا الحديث يدرسوه على إما من ناحية الإخلاص وإما من ناحية التمييز بين الأعمال. بس عايز إنما الأعمال بالنيات دي Taten entsprechen oder die Handlungen entsprechen den Absichten. Das heißt in diesem Zusammenhang, die Taten sind, werden angenommen oder sind richtig oder werden belohnt durch die Niyya. Durch die Niyya. Du brauchst eine gute Niyya immer, wenn deine Tat angenommen wird. Das stimmt nicht. هذا ليس صحيح انه اذا كانت النيه سليمه كان العمل سليم. هذا الحكي غير صحيح. انما انت تحتاج النيه الصحيحه الخالصه لله والعمل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا العمل صحيح. Man braucht diese Aussage, wenn die Nähe gut ist, dann ist die Tat gut. Wenn die Nähe schlecht ist, ist die Tat schlecht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, was man hier sagt. Sondern die Sache ist so, für jede gute Tat brauchst du eine richtige Nähe. Wenn die Nähe gut ist und die Tat richtig ist, wird Allah von uns annehmen. Sonst nicht. Das bedeutet, Lohn, Akzeptanz, Lohn der Tat, Akzeptanz von der Tat, Annahme von der Tat, hängt mit der Nähe ab. Allah akzeptiert nur von uns, nur, wenn wir was tun. Wenn die Nähe für ihn vollherzig rein ist und wenn die Tat nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wenn die Tat nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verrichtet wird. Ha? Al-Ikhlas wal-Mutaba'a. Das heißt, wir haben vier Arten sozusagen jetzt. Vier Arten von Handlungen. Gute Nähe und gute Tat, richtige Tat. Was wird gute Nähe? Für Allah. Zweitens, gute Tat oder rechtschaffene Tat nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann wird Allah die Tat annehmen und man wird dafür Lohn bekommen. Zweitens, die anderen drei Möglichkeiten, die sind so. Die Niyya gut und die Tat nicht richtig, dann wird das nicht angenommen, weil die Tat falsch ist. Die Niyya schlecht und die Tat gut, auch wird nicht angenommen. Die Tat schlecht und die Absicht schlecht, auch wird nicht angenommen. Das heißt, zwei Bedingungen haben wir unbedingt zu bringen, wenn wir eine Tat begehen. Und dazu noch, dass wir Allah dabei fürchten. Erstens, die Absicht muss vor Allah sein. Zweitens, deine Tat muss nach der Sunna vom Propheten sein. Das wird wie der Prophet das uns befohlen hat, erklärt hat, getan hat. dass wir das praktizieren. Weil viele Leute sagen, hauptsächlich meine Nia wäre gut, dann ist das in Ordnung. Nein, das stimmt nicht. Die Nia an sich selbst genügt nicht in diesem Zusammenhang. Die Nia an sich selbst genügt nicht. Die eine Absicht an sich selbst, man sagt, ja, ich habe Gutes beabsichtigt. Ja, du hast Gutes beabsichtigt und du hast jemanden einen Eisenstab in sein Auge getan und du hast sein Auge kaputt gemacht. Sagst du ja, meine Absicht war gut, aber du hast ihn kaputt gemacht. Oder man sagt, ja, ich habe gute Nähe. Wohin gehst du? Ich gehe in die Disco. Was machst du in die Disco? Ja, ich suche mir eine Frau. Warum? Da haben sie Muslime. Oh, in der Disco? In der Disco? Das sagen manche Leute heute, sagst ihm, das ist haram. Das geht nicht, dass du das machst. Der sagt dir, Wallah, aber meine Absicht ist gut. Ja, deine Absicht ist zwischen dir und Allah. Das ist deine Sache. Aber für uns ist wichtig, die Tat und die Nie. Weil die Taten entsprechen den Absichten in diesem Zusammenhang. وإنما لكل امرئ ما نوى هذه الجملة وإنما كل لكل امرئ ما نوى هل هي تأكيد أو نتيجة إنما هي نتيجة نتيجة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ما معنى الهجرة إيه صحيح صحيح Was bedeutet die Auswanderung? Er hat richtig gesagt. Auf Arabisch. Jetzt auf Deutsch. Sehr schön. Ja? Al-Hijra, das ist normalerweise, Al-Hijra, dass man das Land von Kuffar verlässt, zum Land von Muslimen, damit man die Religion praktiziert. Das ist eigentlich die Hijra. Und wir haben gesagt, es gibt drei Arten von Hijra. Es gibt drei Arten von Hijra. Oder sage ich jetzt Anlass der Hijra. Anlass der Auswanderung. Was waren die drei Arten der Anlass der Auswanderung? Ma hiya al-Hijra li masail thalath. Ma hiya? هذا هل حياتي اللي هي الهجرة تكون مكان عمل عامل die Auswanderung ist das kann Platz Auswanderung sein Tat Auswanderung sein und Person Auswanderung sein was bedeutet die drei wir haben das erklärt Platz Auswanderung man verlässt das Land indem man kein Islam praktizieren kann, zu einem Land, in dem man Islam praktizieren kann. Das ist Auswanderung. Das heißt, die Leute, die hier in Deutschland sind und die sind von anderen Ländern hier gekommen, sind diese Leute eigentlich Auswanderer? Sind diese Leute Auswanderer? Nein, was sind diese Leute? Was sind diese Leute? Eurowanderer. Abhauer. Das ist richtig. Eurowanderer. Ja, weil normalerweise du verlässt, normalerweise sollte man Deutschland verlassen und in ein Land auswandern, dass man dort den Islam praktiziert. Wegen Islam. Pass auf, wegen Islam. Das geht nicht um Geld, ja? Es geht nicht um Geld. Aber dass man die muslimischen Länder verlässt, man sagt, wo ist muslimisches Land? Schau mal, egal in welchen Maßstäben du willst, nach welcher Meinung du willst, ja? In welchem Maß du willst, jedes Land, wenn man sagt, es gibt dort Islam, das ist 1% islammäßig besser als hier. 1%. Mindestens, wenn deine Frau auf der Straße mit ihrer Bedeckung geht, dann wird sie nicht belästigt. Du kannst noch zum Beispiel diese Trennung haben. Du kannst noch sagen, ich bin Moslem und du fürchtest nicht. Du kannst auch in die Moschee gehen. Du hörst Adhan. Gibt es sowas hier? Die Schulen dort sind bis heute, es gibt diese Schulen, die getrennt sind. Aber hier? Ja, aufpassen, barakallahu fikum in diesem Zusammenhang. Das bedeutet Al-Makan, dass man ein Land verlässt, ein Land verlässt, in dem man den Islam nicht praktizieren kann, in ein anderes Land auswandert, in dem man den Islam praktizieren kann. Das geht um Religion, das geht nicht um Geld und so weiter. Al-Athani, Hijratul Amal. Schon konnten wir Hijratul Amal? An Yahjuras Su'a. Das ist jetzt keine Zeit der Fragen. Ich stelle Fragen jetzt. Du antwortest. Ha? Dass man die schlechten Taten verlässt, das ist auch Auswanderung. Weil der Prophet sagte, Al-Muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Dass man die schlechten Taten verlässt. Und drittens, Hijrat al-Amil, die Personauswanderung. Das bedeutet, man will mit dieser Person nicht mehr zu tun haben, weil diese Person schlecht ist. Damit man ein Zeichen setzt, wenn du so weiter machst, dann wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Und wenn ihn das bewirkt, wenn ihn das aber nicht bewirkt, dann lieber eine Nasiha machen und so weiter. Das sind die drei Arten sozusagen. Darf man in Kuffar-Ländern leben? In Kuffar-Land darf man leben unter Bedingungen. Was sind diese Bedingungen? Ma hiya shurut al-baqa' bayn al-kuffar? هذا حكي غير صحيح نعم هذه الله يهديكم ich habe nicht gefragt ich weiß nicht entweder mein deutsch so schlimm ist oder auf arabisch حبيبي ما هي شروط البقاء البقاء بينهم اذا ما كان في بلد مستقر مضار ولك هذا حبيبي هذه امر داني هذه الضرورات التي تجعلك تهاجر او تاتي الى بلد الكفار أنا بتكلم على هذا. إذا ما في بلدك تقوم بواجبات الدينية ممكن أنت مثلا عايش هون بلدك ما يحق لك تفعل كذا وتعمل مثل ما تعمل هون. الله يهديكم. ولكن أنت الآن في ألمانيا. هل يحق لك البقاء هنا؟ لا. إلا في حالة. طيب إلا في حالة. وما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر بك حتى تبقى؟ يكون يعلم دينه. يكون عنده علم في الدين. علم في الدين. يكون عنده تقوى ايه يكون عنده الثالثة الان بتجي هي تبعكم تبع مريض وما مريض و ونحن هي بنجيب لك فيها وبعدين was sind die Bedingungen dass man zwischen Kuffar leben kann erstens dass man Religion hat, dass man selber Wissen in Islam hat und dass man die Religion praktiziert. Zweitens, dass man Taqwa hat, Gottesfurcht hat. Das bedeutet, es gibt dieses Gefühl, ich darf kein Haram begehen, weil man geschützt ist. Drittens, man muss einen Grund dafür haben, was das zulässt. Zum Beispiel, ein Moslem ist deutsch hier. Der hat den Islam angenommen. Und der hat kein anderes Land. Der kann keine Auswanderung machen. Unter einer Bedingung darf er hier weiter bleiben, indem er zum Islam ruft, indem er den Islam hier praktiziert. Kann er das nicht, dann muss er auswandern. Ein Moslem ist hier Student, aber der studiert ein Fach, was in anderen Ländern nicht da ist. Oder der ist krank, der braucht eine Behandlung hier. Oder der macht Da'wa oder er handelt, oder er hat keine andere Möglichkeit. Okay, aber das Mann kommt nur wegen Geld und wegen Frauen und wegen Disco und wegen sozusagen Begierde. Diese Person darf keine Sekunde in diesem Land oder in den Kuffar-Ländern bleiben. Aber komischerweise hören wir heutzutage, dass diese Länder kein Kuffar-Länder sind. Komischerweise. Möge Allah uns bewahren. Tayyib. Ma fi tes'alni, ana as'al al'an. Abadan. Tunna. تنا لا لكن اللي اعرفه بس تجيب يعني تجيب ايه تجيب يعني قصدي انه الا من الشرط انه بقاء انه ما في علم انه هو طالب علم هون هذا السبب هذا السبب انت قلت السبب البقاء انا ما قلت قلت شروط شروط انه يبقى هون ايه اولا الشروط عنده علم بدينه ايوه ويعرف الحلال والحرام جيد وتقوى ممتاز ويكون عنده سبب وعنده سبب انه يكون بس هذا ايوه عنده سبب ايوه نعم والسبب اللي هو طالب دعوه الى غيره نعم ممتاز نعم ما معنى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها انا بدي اجيب على هالسؤال اختصاصي Was bedeutet, wer aber sein Aus, wer die Auswanderung unternahm, um irdisches Leben zu gelangen oder eine Frau zu heiraten? Das heißt, eine Person wandert aus, nur um Geld zu bekommen oder um eine Frau. Der will nicht den Islam. Der hat das nicht vor Allah gemacht. Der hat das nicht, weil er den Propheten, beim Propheten bleiben will. Nein. Oder ein, zum Beispiel ein Muslim hier, der wandert aus, nicht um den Islam zu praktizieren. Der will nach Dubai, weil in Dubai viel Geld ist. Geld, Geld. Es gibt Geld. Ha? Lala, bitte, Geld. Das bedeutet, die Auswanderung war nicht für Allah. Das war wegen Geld und besseres Leben. Das war nicht wegen Allah und Prophet. Deshalb sollte man aufpassen. Was bedeutet dieses Hadith insgesamt? Das bedeutet, jede Tat, was du machst, du musst das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Ist es gut für Allah? Tu das. Und tu das nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn die Muslime diese Eigenschaft bekommen, dann alhamdulillah werden wir gut leben. Aber wir haben das heute nicht. Wenn du jemandem das sagst, Achi, sei gut für Allah und tu für Allah, der sagt dir sofort, ach, wir sind nicht in der Zeit von Sahaba. يعني تقول له الواحد تقول له خليك توكل على الله وكذا يقول لك شو نحن بعصر الصحابة اشتغل على روحك نسأل الله السلام نسأل الله السلام ما الفرق بين العادة والعبادة العادة العبادة أولا والله غلط والله تنة تنة شو معنات العادة وشو معنات العبادة شو معنات العبادة العبادة لله هذه العصاية قربانات والله إذا تشوفون العصاية تجاوبون صح نعم العادة أنه ما أخذناهم عن تقليد مو تقليد شيخ أيوه لا قلت العزيز كان خير الكلام ما قل ودل هل هو أخذنا من عادات أبائنا وأجدادنا هذه هي العادات اللي العادة اسمعني العادة هي الشيء الذي تشترك فيه مع الكافر يشترك فيه الناس والأمر الذي يعملوه حياة مثل النوم الأكل الشرب كلياتنا نعمله هذه عادة والعبادة اللي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ولوين هذا سمعته قالوا أنا مخطئ أستغفر الله العظيم أنا أتراجع ايش هاب يتفعي لك اخلاق ونحن نتجاوب ما عليك الجاوب was ist der Unterschied zwischen Gewohnheiten und Religion. Gottesdienst. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Gewohnheiten sind diese Taten, diese Handlungen, die wir alle Menschen tun. Auch die Tiere tun das. Schlafen, essen, trinken, sitzen, laufen, springen und so weiter. Alle machen wir das. Was ist die Religion aber, die Gottesdienst? Sind Taten, Handlungen, die gut sind allgemein. Alle gute Taten, innerlich und äußerlich, wenn wir das verrichten, dann verrichten wir das vor Allah. Allah liebt das, akzeptiert das, mag das. Und wir beten Allah so an, wie er uns gesagt hat. Nicht wie wir nach unseren Köpfen wollen. Das wird dieser Satz, was manche Leute sagen, diene Allah oder bete dein Gott an, wie du willst. Das stimmt nicht. Wir beten Allah an, wie er von uns will. Er hat uns gesagt, betet. Er hat uns gesagt, fastet. Und das ist der Unterschied zwischen Gewohnheit und Religion. Gewohnheit ist, dass wir schlafen. Da kann man nicht sagen, schlafen ist Religion. Gewohnheit ist, dass wir arbeiten und verdienen. Da kann man nicht sagen, das ist Religion. Aber beten ist Religion. Fasten ist Religion. Bart tragen ist Religion. Bedeckung ist Religion. In die Moschee zu gehen ist Religion. Weiße Bekleidung zu tragen ist Religion. Weil der Prophet das gesagt hat. Was ist der Unterschied dann? Der Unterschied ist, die Gewohnheiten, die sind diese allgemeine Normalitätshandlungen, die alle Menschen und Tiere eventuell auch praktizieren. Religion sind Taten, Worte, Handlungen, die wir von Allah bekommen haben. Durch die Propheten. Allah liebt das und mag das. Und wenn wir verrichten, dann machen wir das für Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird eine Gewohnheit, bleibt immer Gewohnheit. Und eine religiöse Handlung bleibt immer religiöse Handlung. Gewohnheit, aber durch Beweise kann religiös werden. Wie Bart zum Beispiel. Bart ist Gewohnheit eines Mannes. Aber weil der Prophet damit befohlen hat, ist das Religion. Hätte der Prophet keinen Befehl gegeben bezüglich Bart, hätten wir ja nicht gesagt. Darfst du Brille benutzen? Das ist Gewohnheit. Das hat mit Religion nichts zu tun. Und so weiter. Wallahu ta'ala. Das Hadith hat das damit zu tun. Innama al-a'malu bin-niyyat. Dass wir die religiösen Handlungen brauchen immer eine gute Niyyah. Und um zu unterscheiden dann zwischen religiösen Handlungen. Das war das erste Hadith. Das ist der erste Hadith. Habt ihr verstanden? Hal fahimtum? ممتاز. هذا الحمد لله إذا فهمت هذا الحمد لله. لا والله الحمد لله. فهمت التمام ما نعم بقوله. الحمد Der Bruder sagt, wir haben verstanden, بالعربي, أنه كل عمل خير ننوي وجه الله ونتبع في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حمد. Hast du verstanden? خلاص. Wir haben Absicht für Allah und wir folgen dem Propheten dabei. Hast du verstanden? الحمد لله. لا والله الحمد لله. حمد. الحمد. أنا سعيد. لا لا يعني. الحمد لله رب العالمين. يعني كثير امور ولكن سامحنا انه ما نعرف انه نحفظ بالتفاصيل. القضية هي لازم الواحد يعيد هذه الأمور حتى يستطيع. شيخ والله الكتاب موجود القرآن من غلط، الغلط هو لازم تراجعه. يعني شوف الواحد ما يتعلم إلا يعني هلا مثلا أنت تمسك ناجي على طرف تقول له شوف النية هي كيت كيت كيت، وهي تشرح له إياها، فلما تشرح له إياها حتثبت عندك. تقبل لها اشرح أنا مكسر أنا هو حطي يعني. إيه تثبت. قال لها هكذا عمل هكذا وأنا كنسلتي إمام يعني شيخ. الحمد لله خير. بس خلي عبد القادر يتزوج أبد يصرف كل الله ناس لا يصرف كيف يصرف طيب ناس دي زخفة فيه يدي تات فستو بكيست مستو دي اندر ليون است مصفى الله زال. نحن تكلمنا بعدين عن قاعدة في الدين، قلنا الأصل في الدين والأصل في العادات. الأصل في العادات شو؟ الأصل كلارت إنه ما يعمل كله هذا الدين ما يقبل إلا الحمد لله بدليلين. الأصل في الدين الأصل في العبادة المنع يعني اتباع الدليل، والأصل في العادات الحل يعني العادات حلال إلا أن يخالف الشرع أو يأتي شيء بالشرع. إذا جبت أنا ريجل بس زي فيشتيش سوفيشتيل دي غوندلاج دي ريجل ان در ريليجيون است alles zu praktizieren mit beweisen. Das heißt, du kannst nicht sagen, das gehört zur Religion so einfach von deinem Kopf. Das musst du belegen können aus Koran und Sunna. Aber in Gewohnheiten, alle Gewohnheiten sind erlaubt, außer dass wir in der Religion einen Beweis entweder, dass diese Gewohnheit haben, dass diese Gewohnheit verboten ist, dass das Pflicht ist und so weiter. Taten in Religion mit Beweis. Deshalb pass auf, das hilft dir in deinem Leben. Wenn jemand kommt und sagt, ja, wir machen so, sagst du ihm, wo ist der Beweis? Sagst du, wir brauchen keinen Beweis. Sagst du, doch, weil das Religion ist. Weil die meisten Leute heute, die tun Neuerungen. Und wenn du ihn fragst, woher hast du das? Sagst du, ja, und? Und doch, weil wir Beweise haben. Man amila amalan laysa alayhi amruna fawran. Wer etwas tut, was nicht unsere in unserem Auftrag ist, es zurückzuweisen, abzuweisen. Aufpassen in diesem Sinne. Al-Hadith al-Thani. Hol. Yaghzu jayshun al-Ka'bata. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف الله بأولهم وآخرهم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة قلت يا رسول الله أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم من ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيابهم. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. Wird Al-Ka'ba angreifen wollen oder Überfall, wenn die Armee, wenn das Heer in die Wüste einmarschiert, wird diese Armee von der Erde verschluckt sozusagen, oder die Erde wird mit ihren Anfang und Ende einsinken. Aisha sagte, o Prophet, wie wird die Erde mit ihnen einsinken? Und es gibt von ihnen, es gibt mit ihnen ihre Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind. Der sagte, es wird die Anfang von ihnen und das Ende von der Erde, oder die Erde wird mit ihnen einsinken und sie werden nach ihren Absichten wieder auferweckt werden. Das wird nach ihren Absichten. Wir reden über Absicht. Das heißt, derjenige, der يعني الرجل الذي خرج ليقاتل وكذا يكون له العذاب، أما الرجل الذي خرج ولا ينوي القتال فهذا يبعث على نيته. طيب الحديث الثالث، بارك الله فيكم، ديس حديث اس كلار. Das heißt, diese Armee, die wird Al-Kaaba angreifen. Diejenigen, die beabsichtigen, dass sie Al-Kaaba überfallen, die werden bestraft. Die anderen, ihre Märkte und die Leute, die nicht von ihnen sind, die haben nicht die Absicht, Al-Kaaba anzugreifen. Die werden am letzten Tag wieder auferweckt nach dieser Nähe. Also sie werden das nicht bekommen. طيب, Al-Hadith al-Thalith. لحظة مو أنت بتكتب بالبيت الأحاديث؟ طيب شو الحديث الثالث؟ حديث عائشة لا هجرة البخاري ومسلم عائشة شو إيه؟ يعني هذاك الناس اللي ما جاوش يعني يأخذوا أجر معهم لا مو تفضل لا هجرة عائشة عائشة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد والنية وإذا استنفرتم فانفروا ما معناه؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني منع الهجرة بعد النبي سمح له يدخل أنا ما أعرف التفصيل بس شيخ أنا عارف إن المكة ما يدخلها جيش ما يدخلها جيش خير إيه؟ فقط كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعتين يعني الهجرة من مكة ما في ليش؟ لأنه كانت أرض كفر صارت دار خلاف إسلام ممتاز معناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام ناخذ بفخيونغ فون مكة gibt es keine Auswanderung mehr von Mekka. Keine Auswanderung mehr von Mekka. Allerdings bleibt Dschihad und Absicht. Und wenn ihr zum Dschihad aufgerufen werdet, dann folgt. Aber richtiges Dschihad, nicht jetzt diese Leute, die falsch machen. Aufpassen, ne? Nicht, dass man die Wörter, barakallahu fikum, falsch versteht. Nicht, dass man die Wörter falsch versteht. إذا أمير المؤمنين أمير المسلمين دعاكم نعم طيب معنى الحديث ما معنى الحديث من يقولنا معنى الحديث لا يجوز الهجرة من بلد المسلمين إلى بلد الكفار إنما يكون العكس لذلك نعم صح غير شيء نحن كلامنا يدور حول النية إنه الإنسان يهجر الكفر ما يهجر لا ما له علاقة أبدا بارك الله فيكم دي بدويتهم فون حديثية دي بدويتهم فون حديثية ist, dass man nachdem Mekka befreit worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir haben erklärt, wie die Sache war, man darf Mekka nicht mehr verlassen, weil Mekka ein islamisches Land geworden ist. Und man sollte die Absicht haben, das zu verteidigen. Nicht, dass man zum Beispiel, wenn jemand Mekka angreift, nicht, dass man sagt, ja, ich wandere aus. Oder weil manche Leute in Mekka falsch tun oder schlecht machen, da sagt man, ich wandere aus. Nein, das ist falsch. Richtig ist, man bleibt, weil das ein islamisches Land geworden ist. Und wenn jemand Mekka angreift und der Führer, Oberhaupt von Mekka die Leute aufruft, dass sie Mekka verteidigen, dann muss man nehmen, und die Absicht muss vor Allah subhanahu wa ta'ala sein. Deshalb sagen die Gelehrten, nach der Befreiung von Mekka bleibt Mekka insha'Allah bis zum letzten Tag islamisches Land. Hijra, passt auf, das heißt nicht in diesem Hadith, dass es keine Hijra mehr gibt, keine Auswanderung. Die Auswanderung bleibt, aber von Mekka nicht. Yani al-Hijra tabqa, lanno la tanqati'u al-Hijra hatta tanqati' at-Tawba, wa la tanqati' at-Tawba hatta tatlu'u ash-shamsu min maghribiha. أي نعم. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, die Auswanderung wird nicht stoppen, bis die Tauba nicht mehr angenommen wird, die Reue nicht mehr angenommen wird. Und die Reue wird nicht mehr angenommen, wenn die Sonne vom Westen aufgeht. Die Sonne wird vom Westen aufgehen. Wenn die Leute das sehen, dann sind sie sicher, dass alles wahr war, was die Muslime gesagt haben. Deshalb kommen sie und sagen, ja, wir wollen jetzt Muslim werden. Nein, das wird nicht mehr angenommen. Du hast dein Leben lang Zeit gehabt, nach Beweisen zu suchen und den Islam anzunehmen. Du kannst nicht jetzt beim Sterben oder wenn du siehst, dass mit deinen Augen, wie die Sonne vom Westen aufgeht, sagst du, jetzt, jetzt glaube ich. Nein. Es geht nicht. Die Bedeutung ist, deine Absicht in allen Themen, auch wenn du dein Land verteidigst, muss vor Allah sein. Wir verteidigen das nicht wegen ein Stück, ein paar Meter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Hadith alladhi ba'dahu. Al-Hadith alladhi ba'dahu. نعم مع جابر وأنس من غزوة نعم فقال في رجال في المدينة نعم ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا يقصد في الأجل نعم إلا حبسهم المرض إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض إلا شريكوكم في الأجر وفي رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة أو بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه أي في الأجر حبسهم العذر سنكس بارك الله فيكم. طبعا الحديث هذا واضح. شو قلنا؟ أن الإنسان إذا نوى الخير وما استطاع أن يفعله فيؤجر على نيته وإذا فعله يضاعف الله سبحانه وتعالى له. إذا كان واحد مثل يجي على طول للصلاة يتأخر عن الصلاة حبس الشيء فيكون الأجر هو نية الصلاة ونية الأجر النية وأجر العمل. أما إذا ما كان معتاد على الصلاة نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر ماذا كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بارك الله فيكم. نيكست حديث است فون أنس und von جابر von جابر sagte, das ist bei البخاري, wir kehrten mit dem Propheten von der Schlacht bei Tabuk zurück, als er sagte, gewiss sind in Medina einige Leute geblieben. Das ist von Anas. Gewiss sind Leute in Medina geblieben, die bei uns sind, wohin wir auch gehen, ob wir ein Gebirge überqueren oder einen Fluss überschreiten. Nur ein zwingender Grund hat sie verhindert. Das heißt, sie sind entschuldigt. Und die Überlieferung von Jabir, einmal waren wir mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Kriegszug. Da sagte er, es gibt in Medina einige Leute, die bei uns sind. wohin wir auch immer marschieren und welches Tal wir auch immer durchstreiten. Nur aus gesundheitlichen Gründen sind sie verhindert. Ihr oder wir ist kein Problem in diesem Sinne. Was ist die Bedeutung dieses Hadith? Das heißt, diese Leute, die waren verhindert. Die waren verhindert. Die waren verhindert. Aber die wollten das tun. Die haben den Willen. Deshalb gibt es eine Regel im Islam. Wenn du etwas immer tust, eine Tat immer, und du wirst verhindert und du willst das tun, dann wirst du den Lohn dafür bekommen, als du das getan hast. Wenn du das nicht immer getan hast und du willst das tun und du könntest das nicht tun, dann wirst du für deine Nähe belohnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch krank wird oder auf der Reise ist, wird für ihn seine Tat geschrieben, als ob er gesund ist und anwesend ist, nicht auf der Reise, als Gabe Allahs. Und deshalb haben wir in diesem Hadith auch weiter erklärt. Qulna barakallahu fikum huna fil Hadith kaman ma'an madha takallamna ba'dahu an al hasanat wa sayyiat man hamma bi hasanatin wa lam yaf'alha sadaqa kadha ila ghayrih. Dann haben wir hier in diesem Hadith erklärt, wenn du eine gute Tat beabsichtigst und du tust das nicht, dann bekommst du dafür Lohn. Aber Lohn für deine Absicht, nicht für deine Tat, weil du die Tat nicht gemacht hast. Wenn du das tust, dann schreibt Allah dir eine gute Tat und vervielfacht zu 700, zu 10, zu 700 und mehr. Wenn du die gute Tat nicht tust, dann bekommst du auch dafür Lohn. Wenn du schlechte Tat beabsichtigst, dann, und du verlässt das, dann bekommst du dafür Lohn. Für deine Nähe. Wenn du eine schlechte Tat beabsichtigst und du tust das, dann hast du eine schlechte Tat. Haben wir das Ganze voriges Mal erklärt. Barakallahu fikum. Und erinnert euch an den Hadith mit dem Sahaba, die gesagt haben, ذهب أهل الدثور بالأجور. Die Leute, die Geld haben, die haben die ganzen guten Taten genommen. Die beten, die fasten, die erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und die spenden auch. Der Prophet sagte, das ist der Huld Allah. Al-Hadith al-Sadis. Naam, Sadis huwa Sadis. Ey. نعم فهو جاء أخذها وضعها قال ما نويت لك ما نويت لك فقاسمت قالوا لك ما نويت ولك ما أخذت. ممتاز. بارك الله فيكم. Das nächste Hadith ist von Ma'an ibn Yazid ibn Al-Akhnas. نعم قال هو وأبوه وجده صحابيون. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها أتيت أبيه يعني فقال والله ما إياك أردت يا معن يعني فخصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. الحديث عند البخاري. خلاص انت المعنى اذا نويت شيء وفعلت شيء ونيتك شيء الامر خلاص كتب لك على نيتك انت ماذا فعل به هذه مو مسالتك. بارك الله فيكم. Das Hadith ist von Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas und die drei Ma'an und Yazid und das wird der Sohn und der Vater und der Großvater, die drei, die waren alle von Sahaba, die waren alle Muslim. Er hat gesagt, mein Vater, ihr seht, der hat einem Mann Geld gegeben, der hat ihn beauftragt, dass er spendet. Ich bin zu diesem Mann gekommen, der Mann hat mir das Geld gegeben. Der Sohn hat das Geld genommen. Dann habe ich das Geld mitgenommen und ich bin zu meinem Vater gegangen. Ich habe ihm das Geld gegeben. Der hat das geguckt, hat gesagt, aber ich wollte dir das nicht geben. Du warst nicht meine Absicht. Er hat ihm gesagt, wir gehen zum Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du bekommst sozusagen den Ajr für deine Absicht, Yazid, für den Vater. Und er hat gesagt, was du von Geld genommen hast, Ma'an, kannst du nehmen. Das heißt in diesem Hadith, wenn jemand etwas beabsichtigt und da hat man das gemacht, dann bekommt man seinen Ajr für seine Absicht. Egal, was damit gemacht wird. Ich gebe dir 10 Euro, ich sage dir, bitte, gib das Spende einem, zum Beispiel einem reichen Mann. Du gibst das nicht. Du nimmst das für dich. Okay, bei mir, meine Nähe, ich bekomme den Ajr. Aber die Sache bleibt bei dir. Warst du ein alter Mann und du warst zum Beispiel arm, du hast das genommen, kein Problem, du kannst das. Aber warst du das nicht, hast du etwas damit Schlechtes gemacht, dann trägst du die Sünde auf deinen Kopf. Das heißt, die Nähe ist maßgebend. Und wir haben voriges Mal hier in diesem Hadith erklärt, was das bedeutet, zum Beispiel, wenn man etwas macht und da weiß man nicht genau, da gilt das. Zum Beispiel, eine Person kann nicht unterscheiden zwischen Umrah und Hajj. Und der denkt, der geht zur Umrah und der sagt, oh Allah, ich mache Hajj. Das gilt für ihn Umrah aber. Das bedeutet, der Sinn ist maßgebend. Der Wille ist maßgebend, aber die Tat auch muss richtig sein. Das waren die Hadithe, die wir schon behandelt haben. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Der siebte Hadith machen wir das nächste Mal. Nein. وما يشرب سجاير وما هاي الامور. واشوف نفسي انا اكثر حاجه ان هذا اي واحد انطيه. يجوز اخذها بلا ما اقول له يعني انه هو. واحد اجى قال لك خذ هذه 100 يورو تصدق قير. نعم. فانت فقير. بلا ما اقول له يعني. ما قلنا حديث ابن مسعود لما زوجته قالت له خذ تصدق. فقال لي انا فقير. قال روح لعند النبي. قال له صح حق معه. خير ما تصدقتي على زوجك وابنك. Haben das erklärt. Der Bruder sagt, wenn jemand mir zum Beispiel 10 Euro gibt, sagt, gib das einem Armen. Und ich bin selber arm. Ich nehme das selber. Ich gebe das einem anderen nicht. Geht das? Natürlich, das geht. Beispiel dafür war Hadith von Ibn Mas'ud. Seine Frau wollte spenden. Wollte Zakat geben. Dann wollte sie einem anderen geben. Ibn Mas'ud sagte, aber ich bin arm, gib mir. Der hat ihm gesagt, wir fragen den Propheten. Der hat den Propheten gefragt, der hat gesagt, der hat die Wahrheit gesagt. Die beste Sadaqa ist, was du deinem Mann und dein Sohn gibst. In diesem Zusammenhang haben wir erklärt voriges Mal. Nein. Das war eine Wiederholung heute. Das war keine ausführliche Erklärung. Wir haben diese Hadithe schon behandelt. Deshalb sage ich immer, man muss viel wiederholen, man muss viel. Diese Unterrichte, die sind im Internet, man kann das nochmal hören, man kann nochmal, wenn man etwas nicht versteht, Notizen machen und fragen. Das sind diejenigen, die ernsthaft sind und die lernen wollen. الذي يريد أن يتعلم يستطيع أن يسمع هذه الدروس مرة ثانية في الإنترنت ويستطيع أنه يكتب بعض رؤوس الأقلام إذا ما فهم شيء يرجع يسأل. هذا الإنسان اللي بده يتعلم. أما إنسان إذا ما يريد يتعلم شو بدك تعمل له؟ والله مو كويس. قلنا لكم 1% قلنا مالك 1% موجود هدي بغوية فخاقن زاقن يا فيزن فيها يت شو بزاقن يا 1% هافي شي زاق ايش بن اخ مت 1% سو زاقن سفريدن دي زاق ناين دس اس مير als 1% نعم من فعل شيئا للناس رياء ومن ترك شيئا للناس رياء. شيخ انا كنت مشترع بواحد شيخ وصاحبي اللي اعطني اصلي يعني. انا صلي سجيت لاتي معي. خمسة. اعطني انا اصلي. قال انت قصدا تقدم الشيخ تصلي زياده مشان الشيخ يحبك. قلت له والله ما عاد اصلي غير الفرض. هذا انا صرت بمرائي. يعني انا تركت انا قال لي وهذا الشيطان لعب فيك وضحك عليك. في كبارك. لازم واحد يقول لي مثلا هيك لازم ما اسوي. لا هذا هو الشيطان بيجيك في الصلاه، انت بدك تصلي اربع ركعات يجي لك يقول لك يا منافق انت تصلي اربع ركعات لانه الناس تشوفك تقوم تصلي ركعتين، انت وقعك الشيطان ودخلت في الرياء ويا مسكين. جزاك was war wegen Angeberei. Wenn du eine Tat machst wegen der Leute, damit sie dich loben und sowas, dann ist das Angeberei. Und wenn du eine Tat verlässt, auch wegen der Leute, damit sie dich loben, dann hast du auch Angeberei gemacht. Dann hat gesagt, ja, ein Mann kam zu mir, der hat mir gesagt, ja, wegen damit der Chef dich liebt, du betest mehr. Dann habe ich nicht mehr gebetet, ich habe weniger gebetet. Da hat er Riyak begangen, natürlich. Weil er das wegen der Leute verlassen hat, nicht wegen Allah. Aber wenn du zum Beispiel eine Tat machst, damit die Leute dich sehen und die nehmen dich als Vorbild, damit sie das weiter tun, dann ist das in Ordnung im Islam. Und sie haben ein Beispiel dafür gegeben. إِذَا فَعَلْ شَيْءٍ مِنْ أَجَلِ النَّاسِ تَقْتَدِي بِكَ. هذا جيد في ديننا. من سنة في الإسلام سنة حسنة. هذا هو معنى الحديث. Das ist die Bedeutung vom Hadith. Wer im Islam eine gute Sunna macht, dann wird er dafür belohnt und wird auch die Belohnungen von den Leuten, die das praktizieren, auch bekommen. Und die werden auch ihre Belohnung bekommen. Das heißt, angenommen, spenden, damit du spendest viel, damit die Leute dich sehen und vorbildlich bist du, dann spenden sie viel. Deine Absicht war aber wirklich, damit die Leute dich als Vorbild nehmen. Dann ist das in Ordnung. Tayyip, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Im Internet. Im Internet habe ich schlechte Nachricht für euch. Ja. Abu Dahdah ist krank, der kann keinen Unterricht machen, deshalb müsst ihr mich aushalten und ertragen. Ich mache heute den Unterricht anstatt Abu Dahdah. Ja. Inshallah, aber ab so ungefähr 21.30 Uhr, 40 so ungefähr, inshallah. طيب. طيب خير ان شاء الله في تريفن اونس دن بارك الله فيكم. وين دي wenn die admin bleiben wollen etwas vielleicht ein Vortrag oder ein Unterricht بارك الله فيكم laufen lassen, dann können sie das machen und wir treffen uns inshallah dann ab wir treffen uns ab so ungefähr 21:30 Uhr بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.